Schön. Hallo, guten Tag. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Şeyma Karakaşlı. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und würde gerne mit Ihnen dieses Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid. Okay? Ja, vielen Dank, Frau Dr. Karakasli. Ein schwieriger Name. Ja, leider. Freut mich sehr. Aber Sie sprechen fließend Deutsch. Ich glaube, Sie sind neu hier in Deutschland oder wo kommen Sie her, Frau Doktor? Also in der Türkei bin ich hierher gekommen, also vor ungefähr 9 Monaten. Hm, okay, und Ja, kurz zum Ablauf. herzlich willkommen. Vielen Dank. Kurz zum Ablauf werde ich zuerst Ihre persönlichen Daten abfragen, dann Ihre aktuelle Beschwerden, am Ende ein paar Informationen über Ihren Familie. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Melanie Rosberg. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Melanie, Martha, Emil, Ludwig, Anton, Nordpol, Ida, Emil. Melanie, Rosberg ist ganz einfach. Richard, Otto, Siegfried, Baby Bertha, Ewi, Emil, R wie Richard und G wie Gustav Rosberg. Okay, Frau Rosberg. Wie alt sind Sie und wie groß sind Sie? Ich bin 49 Jahre alt. Ich bin circa 1,65 Meter. 70 und wie viel wiegen Sie? Oh, ein bisschen zu viel, Frau Doktor. Also, ich war letzte Woche auf der Waage, das sind circa 95 Kilo. Okay. Was führt Sie zu uns, Frau Rosberg? Frau Doktor, ich habe seit einigen Tagen so ziehende Schmerzen im linken Unterbauch. Und es wird immer stärker. Und daher wollte ich mich vorstellen und weil mir das so langsam etwas Angst macht. Okay. Linkende Unterbauchschmerzen. Also Schmerzen im linken Unterbauch, ja. Okay. Strahlen diese Schmerzen irgendwo hinaus? Also manchmal habe ich das Gefühl, das strahlt in die Leiste aus. Und manchmal habe ich das Gefühl, es kommt von der Flanke, also im Bereich der Nieren oben. Aber es ist mehr im Unterbauch. Gibt es etwas, das diese Schmerzen lindert oder verschlechtert? Haben Sie bemerkt? Also ich habe in den ersten Tagen hat mir eine Wärmeflasche manchmal geholfen. Hilft mir jetzt auch nicht mehr. Und die Schmerzen sind sehr unterschiedlich. Die kommen so wellenartig. Mal ist es sehr stark und krampfartig und kolikartig. Und manchmal sind sie eher so dumpf und wenig. Aber jetzt nehmen die auch seit gestern nehmen die Schmerzen zu. Und da fällt mir noch ein, und wenn ich auf Toilette gehen muss, und ich muss eine Presse machen für den Stuhlgang, dann werden die Schmerzen schlimmer. Also beim Stuhlgang. Wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerz und 10 sehr starker Schmerz ist? Also am Anfang waren sie ganz wenig, aber jetzt seit gestern würde ich sagen, so bei zwischen 5 und 7. Haben Sie dagegen eine Medikamente Eingenommen. eingenommen? Ja, normalerweise hilft mir dann Paracetamol immer ganz gut. Also da habe ich jetzt verstärkt die letzten Tage genommen, Paracetamol. Okay. Also ja, Paracetamol hat jetzt nicht geholfen. Es hält immer jetzt weniger an. Also ich brauche jetzt mehr Tabletten, damit die Schmerzen einigermaßen erträglich sind. Also ich brauche jetzt schon 3 bis 4 Paracetamol am Tag. Hatten Sie ähnliche Beschwerden früher auch? Nein, das ist das erste Mal. Ja, könnten Sie jetzt diese Schmerzen ertragen oder soll ich Ihnen eine Schmerzmittel geben? Ich glaube, Sie sind schon sehr stark, aber ich kann Sie noch ertragen, bis die Untersuchung jetzt fertig ist. Ja. Okay, super. Das wäre auf jeden Fall für die Diagnose besser. Danke. Haben Sie Blut im Urin bemerkt? Das nicht, aber ich merke seit gestern so ein leichtes Brennen beim Wasserlassen. Aber Urin, also Blut, ist mir jetzt nicht aufgefallen, nein. Okay, ich würde ein paar Fragen zu Ihrem Allgemeinbefinden stellen. Haben Sie Fieber oder fühlen Sie sich fiebrig? Ja, wo Sie das so ansprechen, seit gestern, also ich hatte gestern Abend 38,2, dann war es nach der Paracetamol besser und heute Morgen habe ich auch wieder 37,9 gehabt, da habe ich extra gemessen und ich fühle mich auch etwas schlapp und ein bisschen kränklich. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein, doch, das wäre schön, wenn ich abgenommen hätte, aber nein. Ja. Okay. Sind Ihnen Nachtschweiß oder Schüttelfrost aufgefallen? Nein, das hatte ich jetzt nicht. Nein. Okay. Ja, leiden Sie unter Herzklopfen, Herzrasen, Husten oder Atemnot? Nein, das hatte ich bisher nicht. Nein, nein, ich bin eigentlich bisher relativ gesund. Okay. Haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Ach so, nein, nein. Also meine Beine sind schon etwas dick, sage ich mal, aber eine Zunahme habe ich jetzt nicht bemerkt, nein. Oder Wasser in den Beinen habe ich auch nicht. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, bisher ist eigentlich alles in Ordnung. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Bisher ganz gut, also ich habe mir bisher noch keine Sorgen. Zu gut manchmal. Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen? Jetzt seit gestern merke ich so eine leichte Übelkeit, aber erbrochen habe ich jetzt nicht. Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Nein, das klappt erfreulicherweise ganz gut. Ich trinke immer meinen Brennnesseltee am Abend und das hilft mir ganz gut. Wie viel Liter Wasser haben Sie, wie viel Liter Wasser trinken Sie am Tag? Ach, ich versuche schon auf meine 2 Liter zu kommen, ja. Das klappt auch meistens ganz gut. Okay. Ja. Okay. Ich würde ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Leiden Sie unter chronischen Erkrankungen, Frau Rosberg? Also ich habe einen Blutdruck seit circa 5 Jahren. Da nehme ich auch Medikamente. Und chronischen Erkrankungen. Ich habe immer wieder chronische Gastritiden, also Magenschleimhautentzündung. Und da hatte ich jetzt auch vor circa 6 Jahren eine Magenspiegelung. Und in diesem Rahmen bekam ich auch eine Darmspiegelung. Die war in Ordnung, aber da hieß es, ich habe so viele Ausbuchtungen im Darm. Das nennt sich die Divertikulose, glaube ich. Mhm. Aber bisher habe ich keine Beschwerden gehabt. Okay. Was nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf? Also welche Medikamente haben Sie? Für den Blutdruck habe ich Ramipril. Mhm. Wie viel Milligramm? Bitte? Wie viel Milligramm? Ich habe 5 Milligramm. Mhm. Dann nehme ich eine morgens und eine 5 Milligramm am Abend. Mhm. Und seit einem halben Jahr hat mir der Doktor noch mal ein weiteres Medikament gegeben. Das nennt sich Amlodipin. Mhm. Dann nehme ich morgens eine Tablette. Okay. Wie viel Milligramm nehmen Sie ein? Ich glaube, das sind auch 5 Milligramm. Okay. Das war's, oder? Ja, das reicht. Also mehr will ich eigentlich nicht. Aber. Okay. Wurden Sie schon mal operiert oder stationär behandelt? Auch das liegt länger zurück. Ich wurde vor circa 20 Jahren mal an einer Endometriose operiert. Mhm. Aber seitdem ist alles in Ordnung. Und ich glaube, ich habe als Kind, ist mir auch der Blinddarm operiert worden. Mhm. Ansonsten habe ich immer wieder so kleinere Sportverletzungen mal gehabt, aber das waren jetzt keine größeren Sachen. Okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeit bekannt? Nein, bisher nicht. Also alles gut. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, also da bin ich sehr dahinter. Meine Hausärztin hat alle Impfungen gemacht. Ich bin auch gegen Corona geimpft, bin auch geboostert. Die sind komplett meine Impfungen, ja. Mhm. Sie stellen aber viele Fragen, Frau Doktor. Wie lange dauert das Gespräch denn noch? Ja, ich muss aber, ja, ich weiß, aber ich muss diese Fragen stellen, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ich bitte Sie jetzt um etwas Geduld. Mhm. Ich brauche alle diese Informationen. Okay. Ja. Ja, wie ist Ihre Monatsblutung? Bisher regelmäßig, da habe ich keine Probleme. Mhm. Wann war letztes Mal? Also vor 3 Wochen. Mhm. Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Ja, ja, also das, ich gehe einmal im Jahr regelmäßig zur Untersuchung. Mhm. Alles in Ordnung? Bisher keine Probleme. Okay, super. Ja, lassen Sie uns über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Rauchen Sie? Nein. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Nee, an sich jetzt nicht, aber ab und zu mal, wenn irgendwelche Feiern oder Anlässe sind, dann trinke ich mal ein Gläschen Wein, aber ansonsten trinke ich nichts, nein. Okay. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Mit Drogen? Mhm. Also meine größte Droge sind Haribos. Ja. Schlecht gehalten, aber ansonsten andere Drogen habe ich jetzt bisher nicht. Nein. Mhm. Okay. Also, ja. Leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben in Kassel. Denen geht's gut. Also die sind schon alt, aber sind noch relativ fit. Mhm. Okay. Also haben die Eltern keine Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen? Kennen Sie? Typische Alterserscheinungen. Ich glaube, die haben Blutdruck und meine Mutter hat wohl so einen leichten beginnenden Diabetes anscheinend. Mhm. Aber sind eigentlich recht fit. Mhm. Beide Eltern haben Bluthochdruck. Ja. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, ja. Ist er gesund? Ja, der ist topfit, also. Ja, wie ist Ihr Familienstand? Ich wohne alleine, ich bin geschieden und ich arbeite als IT-Managerin in einer Firma und habe keine Kinder. Okay. Sie haben alle Fragen beantwortet. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie das. Ja. Ja, letzte Frage. Wie heißt Ihre Hausarzt? Das ist die Frau Dr. Müller in Frankenthal. Okay. Ja, Frau Rosberg, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie hinzufügen? Nein. Also ich möchte, die Schmerzen werden jetzt schlimmer. Vielleicht sollte man doch eine Infusion geben, so wie Sie das vorhin vorgeschlagen haben. Aber im Moment habe ich keine anderen Fragen, nein. Okay, ich lege jetzt einen Zugang und bekommen Sie eine Schmerzmittel. Und ja, ich werde jetzt Sie körperlich untersuchen, dann bei Ihnen Blut abnehmen und Urinprobe einnehmen. Abnehmen? Bitte? Urinprobe abnehmen. Abnehmen, okay. Dann Bauch-Ultraschall veranlassen. Ah, okay. Und wenn alle Befunde da sind, können wir genau sagen, was Sie haben. Jetzt legen Sie sich bitte auf die Untersuchungsliege und ich komme zu Ihnen. Wunderbar, vielen Dank. Schön. Sehr gut. Haben die Kollegen noch Fragen? Oder sollen wir gleich zum Arzt-Arzt-Gespräch übergehen? Brauchen Sie noch ein bisschen Zeit, Frau Doktor, für die Zusammenfassung? Ja, vielleicht können wir machen. Ja, geben wir eine Minute, dann können Sie Ihre Notizen mal lesen. Wie war die Frage? Die habe ich jetzt nicht gesehen. Moment. Wie oft gehen Sie zum Wasserlassen? Ah, okay. Nicht sehr oft, 2 bis 3 Mal am Tag. Und der Urin ist normal. Kein Blut, ist nicht trüb, ist klar. Weitere Fragen? Keine Fragen, okay. Die Kollegen können schon mal ihre Verdachtsdiagnosen aufschreiben. Frau Dr. Schemer, Sie gucken nicht. So, was denken die Kollegen? Welche Erkrankung hat diese Patientin? Hat keiner eine Idee? Lageabhängig? Nein, nicht lageabhängig. Also nicht sprechen, dass die Frau Schmid das nicht hört, sondern nur schreiben in den Chat. So, wo sind die Kollegen? Jawohl. Ich sehe hier eine Verdachtsdiagnose. Nein, keine Diagnose. Wo sind die Diagnosen, liebe Kolleginnen und Kolleginnen? Pyelonephritis. Nicht sprechen, aufschreiben, Herr Doktor. Sonst geben Sie der Frau Doktor einige Tipps. Sie soll nicht hören. Genau. Also, wir haben 13 Doktores. So, bitte. Ich möchte von allen eine Diagnose sehen. Mamutabia, milleti gerçekten korkutmuşsun ya. Hiç kimse konuşmuyor ya. Abi, arkadaşlar sağ olsunlar. Dinliyorlar. Uykulular birazcık. Yorgunlar. Ja, hallo, Herr Oberarzt. Junge Kollegin aus der Türkei. Guten Tag, Frau Doktor. Was haben Sie? Erzählen Sie. Ja, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Ich möchte Ihnen den Fall vorstellen. Haben Sie kurze Zeit dafür? Aber natürlich für Sie doch immer, Frau Doktor. Bitte schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Frau Melanie Rosberg ist eine 49-jährige Patientin. Sie ist 1,65 Meter groß und 95 Kilo schwer. Und sie stellte sich bei uns wegen seit einigen Tagen bestehende wellenförmige verlaufende, dumpfartige, kolikartige, zischende Unterbauchschmerzen mit Ausstrahlung in die Leiste und Flanke vor. Die Schmerzintensität liegt bei 5 bis 7 auf einer Schmerzskala von 0 bis 10. Okay. Wärmeanwendung wurde ein bisschen geholfen, aber jetzt nicht mehr. Wärmeanwendungen haben etwas geholfen. Okay. Wärmeanwendung habe wenig geholfen, ja. Jetzt nicht mehr. Und diese Schmerzen verschlechtern sich beim Stuhl. Ja, und Stuhl. Sie nehme Paracetamol ein, fünfmal am Tag, aber am Anfang habe Paracetamol geholfen, aber jetzt nicht mehr. Die Frage nach vorherige ähnliche Beschwerden wurden verneint. Sie habe Blut im Urin nicht bemerkt. Sie klagte über brennende Wasserlassen. Eine leichte Dysurie. Dysurie. Und vegetative Anamnese. Sie habe Fieber. Gestern habe sie 38,2 gemessen und Paracetamol eingenommen und lindern sich der Fieber. Darunter habe sich das Fieber gesenkt und die Schmerzen gelindert. Fieber, okay, ja, gesenkt. Und heute habe sie wieder gemessen und 37,9. Okay, und also immer subfibril bis hohe Temperaturen, jawohl. Okay. Und die übliche vegetative Anamnese sei bis auf Übelkeit, also Nausea, unauffällig. Und sie leidet seit 5 Jahren unter arterieller Hypertonie und nehme dagegen Ramipril 5 Milligramm einmal morgens, einmal abends ein. Und sie leidet an chronischer Gastritis. Amlodipin. Sie nehme Amlodipin. 5 Milligramm einmal morgens ein und sie leider unter chronischer Gastritis und Divertikulose. Vor 20 Jahren wurde sie an Endometriose operiert. Und als Kind wurde eine Appendektomie durchgeführt. Okay, sehr gut. Und Die Frage nach Allergien und Verträglichkeiten wurden verneint. Und sie sei vollständig geimpft. Und gynäkologische Anamnese sei unauffällig. Und, ja, ihre letzte Periode ist vor 3 Wochen. Und wie bitte? Vor 3 Wochen gewesen. Gewesen. Und Rauchen und Drogenkonsum wurden verneint. Ja, sie trinke ein Glas Wein, gelegentlich ein Glas Wein. Sehr gut, okay. Und ihre Mutter leide an Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Sein Vater leide an ihr Vater leide an arterielle Hypertonie. Und sie habe einen Bruder, der gesund ist. Mhm. Und sie ist geschieden und wohne allein. Ja. Habe kein Kinder. Und sie sei IT-Managerin in einem Firma. Ja, laut der anamnestischen Angaben gehe ich von Pyelonephritis und aus. Und differenzialdiagnostisch kommen die folgende in Frage. Ja, Nephrolithiasis. Also, okay, ein Nierenstein, jawohl, was noch? Und Urolithiasis und Divertikulitis. Eine Divertikulitis, jawohl. Divertikulitis. Woran denken Sie noch? Harnwegsinfektion, ganz einfach. Ja, Harnwegsinfektion. Woran denken Sie noch? Gynäkologische Erkrankungen? Adnexitis. Jawohl, Adnexitis, jawohl. Und ein richtig. Ileus. Ja, Ileus. Kann auch mal sein, jawohl, Darmverschluss. Ja. Und weitere gynäkologische Diagnose, Ovarialzysten können natürlich auch mal sein. Mhm. Aber das ist schon mal sehr viele, schon mal sehr gut. Jawohl. Mhm. Sehr gut. Also, wunderbar, das ist gut. Das ist eine Patientin, beziehungsweise das war ein Patient, den ich hatte aus meiner Praxis. Der hat aber eine Divertikulitis gehabt. Mhm. Ja, aber die mit den Angaben kann natürlich auch, ich habe auch zuerst gedacht, er hat einen Nierenstein oder einen Harnleitstein, aber es war eine Divertikulitis. Welche Untersuchung lassen Sie durchführen, um genau zu klären, was das ist? Sie haben Blut abgenommen, da ist ein CRP von über 200, die Leukos sind bei 17.000 und alles andere war in Ordnung. Mhm. Hat Fieber, also er hat eine Entzündung. Aber Sie möchten jetzt wissen, ist es ein Harnleiterstein oder ein Nierenstein oder Divertikulitis? Welche Untersuchung möchten Sie haben? Sie haben einen Bauchultraschall gemacht, das ist auch in Ordnung, da sehen Sie nichts. Mhm. Die Niere ist in Ordnung, kein Aufstau. Mhm. Klopfschall, oder? Nein, keine Koloskopie, davor. Welche Körperliche Untersuchung? Nicht körperliche Untersuchung, okay. Eine Bildgebung. Welche Bildgebung möchten Sie? Okay. Ja, Computertomographie. Genau. Es geht sehr schnell und Sie haben eine gute Aussage. Mhm. Und in der Computertomographie hat man gesehen, er hat wirklich eine sehr ausgeprägte Divertikulitis. Mhm. In der Darmspiegelung wird man das nicht erkennen. Eher eine Computertomographie. Und wenn Nierensteine vorliegen, dann sieht man die auch sehr gut. Und von daher immer erstmal eine Computertomographie bei solchen Fragestellungen. Sehr gut. Und wie behandeln Sie jetzt diese Divertikulitis, Frau Doktor? Nächste Frage. Wir haben jetzt ein CT gemacht und gesehen, es ist eine Divertikulitis. Wie ist die Divertikulitis? Also antibiotische Therapie. Sehr gut. Mhm. Schmerzmedikation? Schmerzmedikation, ja. Und sie habe Fieber, also subfebril. Genau. Meistens sind die Schmerzmedikamente auch fiebersenkend. Mhm. Welche Schmerzmedikamente würden Sie geben? Mhm. Sie hat Paracetamol und das hilft nicht. Mhm. Mhm. Wo sind die Internisten? Helfen Sie mal. Metamizol, jawohl. Metamizol ist welches Medikament? Novalgin. Frau Dr. Fibders antwortet sehr toll. Nicht Tramadol, sondern Tramadol nennt sich das. Mahmoud Abi, Tramadol. Tramadol ist auch gut, aber ich würde erstmal Tramadol, Tra, nicht Tro, Tra. Ich würde mit Novalgin anfangen. Und wenn das nicht reicht, kann man noch Tramadol dazu geben. Das ist sehr gut. Was muss man bei der Divertikulitis beachten? Was kann bei einer Divertikulitis auftreten? Perforation oder? Sehr gut. Das heißt, es kann zu einer Perforation kommen. Mhm. Und woran erkennen Sie das? Man hat freie Luft. Ja. Bauchhöhle. Was muss man dann machen? Operation. Jawohl. Also antibiotische Abdeckung, Schmerzmedikation und wenn eine Perforation vorliegt, dann muss man operieren. Das entscheidet aber der Chirurg. Das heißt, mhm. da müssen Sie den Patienten den Chirurgen vorstellen. Mhm. Super. Sehr gut. Was machen Sie bei einem Nierenstein? Stein? Okay, ja, zuerst medikamentöse... Urologen schicken. Bitte? Urologen schicken, sie schicken. Ja. Urologen, genau. Was macht der Urologe? Der gibt erstmal ein Schmerzmedikament. Mhm. Und ESWL, also extrakorporeale Schwellen. Ja, in der Akuttherapie würde man erstmal Schmerzmedikamente, Antibiotika geben. Und diese ESWL macht man bei Nierensteinen. Mhm. Harnleitersteinen, wenn der Stein aus der Niere raus ist und in der Harnleiter feststeckt, dann wartet man erstmal, dass es von alleine weggeht. Und wenn dieser Harnleiterstein nicht von alleine abläuft oder weggeht, dann muss man diese mit einer Schlinge herausholen. Mhm. Über eine Kopie. Mhm. Eine Schlinge. Sehr gut, ich glaube, das war jetzt genug, oder? Wir wollen Sie jetzt nicht zu sehr